1. Im Ersten Monat des Zweiten Jahres nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach der Herr in der Wüste Sinai zu Mose und gab ihm folgende Anweisung. 2. Die Israeliten sollen das Passafest zur genau bestimmten Zeit begehen. 3. Am vierzehnten Tag dieses Monats, gegen Abend, sollt es zur festgesetzten Zeit feiern, wobei all dafür geltenden Satzungen und Ordnungen genau beachten must. 4. Mose übermittelte den Israeliten daraufhin die Anweisung, das Passafest zu feiern. 5. Folglich feierten die Israeliten das Passer im ersten Monat, am vierzehnten Tag gegen Abend, in der Wüste Sinai, genau wie der Herr es Mose befohlen hat. 6. Es gab jedoch Männer, die durch den Kontakt mit einer Leiche unrein geworden waren und das Passafest an diesem Tag nicht feiern konnten, daher traten es ein noch am selben Tag vor Mose und Aaron. 7. Dies Männer fragten Mose, was sind unrein durch ein Leiche, warum sollen wir benachteiligt werden und die Opfergabe für den Herrn nicht zur festgesetzten Zeit inmitten der Israeliten darbringen dürfen? 8. Mose erwidert ihnen, wartet, ich werde horen, was der Herr in Urim voll befehlt. 9. Daraufhin sprach der Herr zu Mose. 10. Sage den Israeliten, wenn jemand von euch oder euren Nachkommen durch ein Leiche unrein ist oder sich auf einer Weih ten Reis befindet, soll denig das Passafest für den Herrn feiern. 11. Sie sollen es im zweiten Monat, am vierzehnten Tag gegen Abend, feiern und es mit ungesortem Brot und bitteren Kraut und Verzehren. 12. Sie dürfen nichts davon bis zum Morgen übrig lassen und keinen Nocken daran brechen, sie sollen es nach allen für das Passer geltenden Satzungen feiern. 13. Wer jedoch rein ist, sich nicht auf eine Reise befindet und es dennoch unterlässt, das Passer zu feiern, soll aus seinem Volk ausgeschlossen werden, der die Opfergabe für den Herrn nicht zur festgesetzten Zeit dargebracht hat und somit Sunday auf sich geladen hat. 14. Wenn ein Fremder unter euch wohnt und das Passer für den Herrn feiern mögte, soll dies Gemis den Satzungen und Ordnungen des Passer tun, dieselbe Vorschrift gilt gleichermaßen für den Fremden und den Einheimischen. 15. An dem Tag, als die Stiftschat, das Zelt des Zeugnisses, aufgerichtet wird, bedeckt ein Wolk sie, und bends erstchen über der Stiftschat ein Feuerschein, der bis zum Morgen blieb. 16. Dies war die Standige shining, tagsüber bedeckt die Wolk die Stiftschat, und nachts war es ein Feuerschein bis zum Morgen. 17. Jeds Mal, wenn sich die Wolk von der Stiftschat erhob, brachen die Israeliten auf, und in dem Ort, wo die Wolk sich niederließ, schlugen sie Lager auf. 18. Die Israeliten brachen auf Befehl des Herrn auf und lagerten sich auf Befehl des Herrn, solange die Wolk auf der Stiftschat ruht, blieben sie im Lager. 19. Wenn die Wolk langer Zeit auf der Stiftschat verweilt, gehorchten die Israeliten der Anordnung des Herrn und brachen nicht auf. 20. Es geschah auch, dass die Wolkner wenigstens über der Stiftschat blieb, dann lagerten sie sich auf Befehl des Herrn und brachen auf Befehl des Herrn auf. 21. Manchmal blieb die Wolkner vom Abend bis zum Morgen, und wenn sie sich am Morgen erhob, brachen sie auf, oder sie blieb einen ganzen Tag und ein Nacht, und wenn sie sich dann erhob, zogen sie weiter. 22. Ab die Wolks Weitage, einen Monat oder ein langer Zeit über der Stiftschat verweilt und auf a Ruin blieb, die Israeliten blieben gelagert und brachen nicht auf, erst wenn sie sich erhob, zogen sie weiter. 23. Stets lagerten sich die Israeliten auf Befehl des Herrn und brachen auf Befehl des Herrn auf, sie befolgten die Anordnung des Herrn, die durch Mose ergangen war.